Ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich gedisst. Ich hab dich gedisst. Ich hab dich geweint. Ich hab dich geweint. Ich hab dich verneint. Ich hab dich verneint. Ich hab dich gewusst. Ich hab nicht gewusst, dass mit uns Schluss ist. Ich hab dich echt.